Buche steht, auf den der Hass wohl niemals vergeht. Typen wie du fangen Kriege an. Irgendwann bist du dran. Irgendjemand schlägt den Grün und Blau heute Nacht. Irgendjemand schlägt den Grün und Blau heute Nacht. Irgendjemand. Leute wollen einfach nicht hören. Sie nehmen Dinge, die ihnen nicht gehören. Klauen anderen Leuten einfach ihr Bier. Nun, ich glaub, dein Glück endet hier. Irgendjemand schlägt den Grün und Blau heute. Stop!